geplagt sind von Visionen, die es sehen und verstehen, wie die Welt wird weitergehen. So geht's auch mir, sag ich dir, mal um 6 und mal um 4, manchmal auch den ganzen Tag. Frag mich, wie ich das ertrag. Steht die Zukunft schon zu wissen, macht dein letztlich ganz verbissen. Weißt du, stets den guten Weg, gibt's auch keinen, der ihn geht. Keiner glaubt dir deine Sicht, auch die dümmsten Dummen nicht. Und so tappen sie hinein, was du sahst im hellen Schein. Ich bin Prophet, ja Prophet, und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, ja Prophet, und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, ja Prophet, und ich fühl mich obsolet. Denn keiner hört darauf, wie es für ihn weitergeht. Was selbst schuld, kann ich ja nur sagen. Naja, schon mal sehen. Wenn ich hören will, dann halt fühle. Früher war's für meine Art etwas leichter, nicht so hart. Denn die Leute glaubten meist, dass das Schicksal alles schmeißt. Es sei vorherbestimmt, was man jetzt in Angriff nimmt. Ja, so war noch alles recht und ein Prophet ein toller Hecht. Das war noch Zeiten. Heute ist das alles schwerer, schuld daran sind nur die Lehrer. Und vor allem diese Weisen, die sich nennen Aufklärer, machen alles mehr kaputt, aus dem Schicksal wird mir schon. Heute sind sie alle frei und was wird es deinerlei? Ich bin Prophet, ja Prophet, und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, ja Prophet, und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, ja Prophet, und ich fühl mich obsolet. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, ob es so noch weitergeht. Nee, manchmal weiß ich nicht. Ja, wird schon selbst sehen. Also davon haben. Ja, mach nur so weiter. Ja, wird jetzt sehen. Meine Geißel ist die Freiheit und die Plage, die sie feiern, wollen alles umwandeln mit ihrem freien Handel. Wer kann da schon klar noch sehen, wohin die Winde wehen? Manchmal ist nur Nebelschein, den ich sehe ganz allein. Ja, ich fürchte um meinen Job, sicher ist das ein Komplott. Denn sie stehlen mir meine Fälle mit dieser blöden Freiheitswelle. Wünscht, es wäre noch alles klar, wie es mal früher alles war. Und dass alles auch so wird, wie es meine Sicht verbirgt. Ja, das ist ja gut. Ich bin Prophet, komm zu spät und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, komm zu spät und ich fühl mich obsolet. Ich bin Prophet, komm zu spät und ich fühl mich obsolet. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wie es jetzt wirklich weitergeht. Nee, manchmal heute irgendwie. Ach, komm hör auf. Ach, weiß auch nicht. Irgendwie vorbei. Was soll ich noch sagen? Ist halt nicht mehr so, wie ich brauche.